uns hinunter vor. So wollen wir da uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen. Wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Bei den Schatten sah wie einer aus, dass wir so lieb und hatten, das sah man recht daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen. Wie einst die Marleen, wie einst die Marleen. Es kann 3 Tage kosten, Kamerad, ich komm so gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne wollt ich mit dir gehen. Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deine zieren Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Hebt dich wie im Traume, dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen. Wie einst Lili Marleen.